Achtung, hier ist die Südschleife. Eben vor 20 Sekunden ist die Spitze durch. An erster Stelle 33, Graf Tchaikovsky. An zweiter Stelle Wachtzi. Immer noch auf seinem Bugatti an zweiter Stelle liegen. Und an dritter Stelle endlich Nuvolari auf seinem Alpha. Brauchitsch kann ich noch nicht sehen. Da, ganze Meute der roten Alphas, durchmischt mit dem blauen Bugatti, jagt durch die Kurve hinter den Führenden her. Hinter Tchaikovsky, Wachtzi und Nuvolari. Da, jetzt hören Sie, geht ein neuer Wagen in die Südkurve. Das ist Nummer 24, der hat Gas weggenommen, der geht jetzt rein in die Kurve. Das ist Jellen auf seinem Alpha. Jetzt kommt er wieder herum. Wir sehen ihn auf der anderen Seite herauskommen. Gleich werden Sie sein Motorgeräusch hören. Wir den dritten und dann schließlich den vierten Gang einschaltet. Da kommt er, hören Sie, das war Jellen auf Alpha. Jetzt entschwindet er unseren Blicken nach Norden. Gespannt warten wir immer noch auf Brauchitsch. Wo bleibt denn Brauchitsch? Hat er so lange Zeit verloren im Ersatzteillager? Alles ist gespannt hier, alles wartet auf den Deutschen. Jetzt kommt Nummer 29, ein weißer Bugatti. Das ist Hartmann. Wo bleibt denn Brauchitsch? Alles wartet, alles ist entsetzt, alles ist enttäuscht, dass Brauchitsch noch nicht kommt. Da kommt er! Da schießt der hellgraue Pfeil des stromlinienförmigen Mercedes heran. Da kommt Brauchitsch! Anfeuernde Rufe! Brauchitsch! Brauchitsch, aufdrehen! Er wendet sich zum Publikum. Er weiß, worum es geht. Gegen fünf blaue Bugattis, gegen fünf rote Alphas soll er dieses Rennen gewinnen. Jetzt geht er um die Kurve herum. Jetzt den dritten Gang. Jetzt den direkten. Bravo, Brauchitsch! Wir geben die Übertragung weiter an die Nordkurve. Sicher muss jetzt schon die Spitze mit Tchaikovsky dort sein. Nordkurve! Wir glauben, dass wir jetzt vorläufig Ihnen genug vom Rennbetrieb gezeigt haben. Später kommen wir wieder. Aber es werden nicht nur Rennen hier gefahren, sondern hier ist auch gesellschaftlicher Betrieb. Hier ist auch technischer Betrieb. Erst einmal einen kleinen Einblick in das gesellschaftliche Leben. Wir schalten deshalb um auf ein Mikrofon auf der Tribüne. Wir geben Ihnen heute als Zwischenspiel in dem großen Sportling-Ereignis einen kurzen gesellschaftlichen Überblick. Das Mikrofon steht auf der großen sogenannten Abus-Terrasse. Wir wollen Ihnen gerne sagen, wer sich unter den hier geladenen Ehrengästen befindet. Die Terrasse ist eben nur für Ehrengäste reserviert. Es ist natürlich nicht ganz einfach, das zu überblicken, denn es drängt sich Kopf an Kopf. In fünffachen Reihen und terrassenförmig aufgebaut stehen die Tische, an denen sich so nach und nach zwanglose Gruppen gebildet haben. In der vorderen Reihe, ungefähr in der Mitte, sitzt die Kronprinzessin Cecilie. Sie hat ein dunkelblaues Kostüm mit langer Jacke an und eine hellgraue kleine Strohsock. Am selben Tisch sitzt die Herzogin Adolf Friedrich von Mecklenburg. Sie ist auch dunkelblau angezogen, hat auch eine lange Jacke an, ein hellblaues Blütchen und einen dunkelblauen Hut mit hellblau garniert. Der Herzog Adolf Friedrich geht von Tisch zu Tisch. Das ist der Automobilclub von Deutschland Präsident, der sehr bekannte Automobilmann. Der Kronprinz ist auch erschienen und begrüßt Bekannte. Er kennt hier auch eine Menge Leute. Der zweite Sohn des Kronprinzenpaares, der bekanntlich in Amerika bei Ford arbeitet, ist auch anwesend. Das ist Prinz Louis Ferdinand. Beide sehen wir an den Tischen, hauptsächlich in der ersten Reihe, sehr viele Mitglieder des diplomatischen Korps. Ich sehe eben auch hier den Herzog von Coburg-Gotha. Prinz Auwi in Hakenkreuzuniform sitzt auch an einem der Tische vorne. Eben begrüßt er Minister Goebbels. Goebbels geht auch von Tisch zu Tisch. Überall wird er lebhaft begrüßt. Frau Goebbels sitzt mit dem italienischen Gesamtenpaar, Herrn Trotcherutti. Frau Goebbels hat ein schwarzes Problem an mit einem weißen Hütchen. Exzellenz Cerruti ist in beige mit dunkelbraun. Einige Tische weiter sitzt der englische Botschafter mit Gattin und Tochter. sehr elegante Lady Rumboldt ist ebenfalls in Beige, was scheinbar sehr beliebt ist dieses Jahr. Hat auch ein braunes Hütchen auf. Daneben die große, schlanke Tochter in hellgrau mit einem schwarzen Hut. Wo man hinsieht, bekannte Namen, bekannte Erscheinungen. Da ist Staatssekretär Lammers mit seiner Frau in Kornblau. Weiter Staatssekretär König. Seine junge blonde Gattin hat ein hellblaues Leinenkleid an. Einige Tische weiter sitzt der Schweizer Gesandte, Herr Dinicher und Frau Dinicher. Frau Dinicher, ein schwarz-weißes Crêpe-Marocain-Kleid. Achtung, die Abos! Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir gehen mit unserem Hörbericht über das große Rennen auf der Abos weiter. Es hat inzwischen natürlich sehr viel ereignet. Und schmerzlich ist es uns, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Manfred von Brauchitsch um alle Aussichten gekommen ist. Innerhalb von 10 Runden, die inzwischen gefahren sind, hat er 4 Reifenpannen gehabt. 4-mal hat er den Reifen wechseln müssen. Und gerade jetzt wieder. Er liegt inzwischen schon, bei der letzten Runde kam er mit einem Blattfuß hier an uns vorbei, über eine Runde hinter der Spitzengruppe. An der Spitze des Rennens liegt immer noch Graf von Tschaikowski, Frankreich, auf Bugatti. Aber gleich hinter ihm war sie Italien, ebenfalls auf Bugatti. Zwischen diesen beiden scheint sich, man soll beim Autorennen nie etwas vorher sagen, aber es scheint doch so, dass sich zwischen diesen beiden der Endkampf abspielt. Dahinter dann die Alfa Romeos, erst Bortarini, und dann Nuvolari, aber in ziemlichem Abstand von den beiden Spitzenreitern. Inzwischen hat sich das Feld ungeheuer weit auseinandergezogen. Neben diesen Vieren ist sozusagen fast nichts mehr zu sehen. Hin und wieder kommt noch einmal ein Wagen vorbei, aber mit dem Rennen selbst hat er vorläufig nichts mehr zu tun. Das Tempo, und das im Anfang, man schätzte ja schon sowieso, dass es um 200 herum liegen müsste. Das Tempo, das im Anfang so um 199, 200 wirklich gewesen ist, hat sich inzwischen noch gesteigert. Dadurch, dass Graf von Tschaikowski und Varzi sich hetzen. Und das Tempo ist inzwischen auf beinahe 208 Stundenkilometer angegangen. Wir glauben, dass inzwischen die Spitzengruppe in der Nähe, jawohl, das könnte sie sein. Ja, das ist sie auch. Jetzt geht sie in die Nordkurve. Im Augenblick, ja, da kommt, das ist Dornen. Ja, der Graf und der Kopf geht. Gleich hinter ihm war sie. Sie hätten gerade einen roten Alfa Romeo vor sich. Aber der ist schon kurz vor dem Überrunden. Die beiden blauen Bugattis fahren das Rennen an der Spitze allein. Und nun achten Sie einmal darauf, jetzt sind die beiden Bugattis ungefähr im Ziel. Und auf der Gegengeraden sehe ich immer noch niemanden, der irgendwie ihnen gefährlich werden könnte. Immer noch nicht und immer noch nicht. Immer noch nicht. Also so lange ist der Zwischenraum. An diesem kleinen räumlichen Bild können Sie schon sehen, wie weit diese beiden roten Bugattis vorn, die blauen Bugattis vorn im Rennen liegen. Wir warten jetzt auf die Alfa Romeo, die zusammen an zweiter Stelle liegen, mit Bortarini und Nuvolari. Sind noch nicht zu sehen, noch nicht und noch nicht. Schon eine halbe Minute, über eine halbe Minute vergangen, seitdem die Bugattis durch das Ziel gegangen sind, nicht in die Kurve hinein, durch das Ziel. Jetzt schon 3/4 Minuten und immer ist noch nichts auf der Bahn zu sehen. Manfred von Brauchitsch hat übrigens beim letzten Reifenwechsel eine ungeheure Zeit, eine ungeheure Schnelligkeit im Reifenwechsel entwickelt, aber es nützt ihm ja nichts mehr. Mit über 6 Minuten Rückstand ist in diesem Rennen nichts mehr zu machen. So stehen wir gewissermaßen als unbeteiligte Zuschauer, aber doch von diesem ungeheuer starken und mutig gefahrenen Rennen gefesselte Zuschauer da, ohne dass wir innerlich erregt und innerlich begeistert werden, dadurch, dass wir einen Deutschen den Sieg wünschen und einen Deutschen an der Spitze sehen wollen. Aber wir sind objektiv und freuen uns dass dieses Rennen in diesem ungeheuren Tempo, in diesem schönen Gang gefahren wird. Immer noch nicht. Ja, was soll ich machen? Anderthalb Minuten, seitdem sie durchs Ziel gegangen sind, ist noch nichts zu sehen. Also zwei Minuten liegen die anderen zurück, die andere Gruppe. Und zeichnen, wie diese Bugattis, welcher Stärke sie vorne fahren, die sich von der Spitze aus dieses Rennen anscheinend nach Hause bringen wollen. Wenn sie jetzt noch nicht kommen, dann kann ich Ihnen nicht einmal mehr sagen, wie weit sie hinter den Spitzenreitern liegen. Ich sehe die gerade zurück, noch nichts zu sehen. Inzwischen sind zwei Minuten vergangen, ich muss weitergeben. Wir schalten um nach Südkurve. Der Bugatti-Stall hat heute Glück. Im ersten Rennen waren es auch zwei Bugattis, die kleinen, von Veyron und Burggaller, die vorne das Ende unter sich ausmachten. Scheinbar, heute ist der Bugatti-Tag, denn auch in dem großen Rennen, jetzt wo Brauchitsch hoffnungslos zurückgefallen ist und eine lähmende Stille hier in der Südkurve sich der Zuschauer bemächtigt hat, heute scheint es, dass Bugatti vor Alfa Romeo das Rennen gewinnt. Die Übermacht war auch zu groß. Fünf Bugattis, fünf Alphas und nur ein Mercedes mit Brauchitsch. Das konnte nicht gut gehen. Denn von den Bugattis und von den Alphas sind ja auch schon zwei ausgeschieden. Williams, der bewährte Fahrer, musste schon sein Team, das Bugatti-Team, im Stich lassen. Und auch Chiron auf Alpha ist schon ausgeschieden. Ganz abgesehen von Siena und den anderen weniger erfahrenen Fahrern auf ihren leichteren und nicht so schnellen Wagen. Die Spitze ist jetzt weit entschwunden, aber noch immer kommen nicht die roten Alphas. Ich fürchte fast, ich muss die Übertragung weitergeben, noch ehe die roten Alphas hier erscheinen. Wir wollen noch einige Sekunden warten. Alles schaut gespannt nach Norden, denn das Tempo der blauen Bugattis war so ungeheuer, dass man allgemein erwartet, die Alphas werden gar nicht mehr mitkommen. Vielleicht sind sie schon überdreht, vielleicht sind sie schon sauer geworden. Nein, es dauert zu lange, ich sehe noch immer nichts, nicht ein Wagen, ist auf der Bahn, sind ja nur noch sechs im Rennen, jetzt muss die Spitze in der Nordkurve sein, jetzt muss Tschaikowski durch die Nordkurve gehen, Nordkurve! Jawohl, in der Nordkurve, gleich kommen sie rein, jetzt, sehr dicht vorn von den beiden Blauen, 33, da von Tschaikowski, 50 Meter hinter ihm, Marti. Die beiden fahren ihr Rennen alleine nach Hause. Da wir nichts anderes hineinbekommen, jetzt sind sie vorn, sie gehen in die Zielgerade. Immer hintereinander. Ein herrlicher Anblick, diese beiden blauen Wagen, diese schnittigen Wagen. Eben vom Rettungsbus abgehängt, Hartmann auf Bugatti. Anderthalb, zwei Runden zurück. Jetzt sind die beiden Bugatti, ich sehe sie gerade noch. Jetzt sind sie ungefähr am Ziel, die beiden blauen Wunder. Weg, aus, vorbei. Es ist still hier geworden in der Südkurve. Man hört nur noch ein Raunen in der Menge. Die begeisterten Rufe, mit denen man Brauchitsch immer wieder begrüßte, als er den aussichtslosen Kampf immer wieder von Neuem aufnahm, diese begeisterten Rufe sind jetzt verhallt. Ich glaube, meine Damen und Herren, hier in der Südkurve ist nichts mehr zu sehen. Der Ausgang des Rennens ist für uns Deutsche entschieden. Ob es Tschaikowski, ob es Warzi sein wird, der gewinnt, das ist uns jetzt ziemlich gleichgültig. Es ist derselbe Stall. Und wer gerade dran ist, der wird gewinnen. Warzi oder Tschaikowski?